Hey, was ist das denn hier? Ziemlich gefährliche Zone, muss ich mal sagen. Und auch ziemlich hartes Konzept. OMG. Krach in Bremen. Ich gehe ja vollkommen dumm. One Concept Software.